HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Musiktherapie ist alt und jung zugleich. Schon zu allen Zeiten wussten die Menschen um die Heilkraft von verschiedenen Klängen. In den letzten 30 Jahren hat sich hierzulande Musiktherapie zu einer anerkannten Disziplin entwickelt. Und das Gesundheitswesen entdeckt die künstlerischen Therapien neu, auch als eine Möglichkeit, in das Hightech-Krankenhaus Menschlichkeit einzubringen. Es ist schon faszinierend zu sehen, dass Musik eine Sprache ist, die verstanden wird, ohne dass der Intellekt etwas verstehen muss, die empfunden wird, wenn sie von den Menschen aufgenommen wird. Er wird seelisch bewegt und kann darauf auch wiederum in irgendeiner Weise reagieren, auch wenn die Reaktionen oft ganz minimal sind. Das Anwendungsspektrum hier in der Neurologie ist ein unglaublich breites. Zum Beispiel, wenn Patienten mit einer Halbseitenlähmung nach einem Schlaganfall kommen, dann zeigen die halt ein stark unsymmetrisches Gangbild und sie können Rhythmus und Musik dazu nutzen, das spontan schon oft entscheidend zu verbessern. Also es ist ein Magneteffekt, der die Bewegung quasi anzieht und damit stabilisiert. Bei mir ist es natürlich so, dass die eine unglaubliche Freude erleben, Spielfreude auch. Aber die andere Seite ist ja die, dass gerade die Menschen, die sehr krank sind, eben ein ungeheures Leid erleben, dass sie ganz oft weinen. Aber es hat einen ganz hohen Stellenwert, weil wo dürfen die bei uns in der Klinik weinen? Nirgendwo, ne? Musik löst eben auch ganz viele schmerzhafte Erinnerungen aus. Aber genau das darf sein und ist wichtig und beides gehört zusammen. Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens, Folge 14. Wie kann Musik helfen? Musik und Therapie von Andrea Westhoff. Musik ist eine ungeheuer vielschichtige Kraft. Die Töne, die Klangfarbe, melodische Figuren, Harmonien und, am wichtigsten vielleicht, der Rhythmus. All das berührt den Menschen, bewegt ihn. Musik kann Gefühle auslösen oder ausdrücken. Aber sie bewegt auch im wahrsten Sinne des Wortes den Körper und den Geist, wie Forschungen inzwischen gezeigt haben. Damit arbeiten Musiktherapeuten tagtäglich. In der Psychiatrie oder der neurologischen Rehabilitation, beim Umgang mit alten, dementen Menschen, mit Krebskranken oder Patienten mit chronischen Schmerzen, Depressionen oder Ängsten, bei Frühgeborenen und Sterbenden. Musik ist eine ganz besondere Sprache, nicht gefangen im Netz festgelegter rationaler Bedeutungen, frei, auch dahin zu gelangen, wo die gewohnte Kommunikation noch nicht oder nicht mehr möglich scheint, sagt Dr. Karin Schumacher, Professorin für Musiktherapie an der Universität der Künste in Berlin. Das Spezifischste ist für mich, dass sie jemanden erreichen kann, ohne dass der etwas Aktives, Sichtbares tun muss. Er muss die Musik in sich hineinlassen. Aber er muss für mich sichtbar nichts können. Und das ist eine ganz spezifische Indikation für Menschen, die im Koma liegen, für Menschen, die sich nicht ausdrücken können, für Menschen, die nichts tun können, erstmal. Die Musiktherapie wird zwar zu den neueren psychotherapeutischen und kreativen Behandlungsmethoden gezählt, aber um die Heilkraft der verschiedenen Klänge wussten die Menschen schon zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Inzwischen gibt es auch in Deutschland mehrere musiktherapeutische Richtungen. Doch im Wesentlichen unterscheidet man zwei Prinzipien. Es gibt ja die Form, selbst Musik mit Menschen zu machen, also die sogenannte aktive Musiktherapie zu betreiben, mit dem Ziel, dass der Mensch Kommunikation erlebt, dass er Beziehung zu einem anderen Menschen erlebt. Die zweite Möglichkeit wäre rezeptiv, also durch Musik hören, sich zu helfen oder mit dem Patienten zu arbeiten. Und dieses verlangt natürlich wieder eine Überlegung, wer braucht nun gerade diesen Effekt, dass er sich entspannt oder dass er in eine assoziative Welt hineingeführt wird durch Musik, über die er dann spricht und über die er sich selbst mit seinen Problemen besser kennenlernt. Musiktherapeuten arbeiten mit allem, was tönt. Mit der menschlichen Stimme und mit Instrumenten jeder Art. Besonders geeignet sind Trommeln. Ihr Klang ist laut, aber auch angenehm, von großer Kraft und Urwüchsigkeit. Tamburin und Schellentrommeln können am ganzen Körper gespielt werden. Neben diesen klassischen werden heute auch die verschiedensten Percussion-Instrumente aus anderen Kulturen verwendet. Talking Drums aus Afrika zum Beispiel oder das Regenrohr. Und viele Therapeuten benutzen eine Gitarre, Flöte oder das Klavier, um die Patienten zu bespielen. Außerdem gibt es selbstgefertigte Spezialinstrumente wie das Monochord, ein unscheinbar aussehender rechteckiger Holzkasten mit Saiten bespannt, die alle auf denselben Ton gestimmt sind. Auch bei der aktiven Musiktherapie muss man kein Instrument spielen können oder eine schöne Stimme haben, um die heilsame Wirkung zu erfahren, betont Stefan Meinka. Er arbeitet in einer Rehabilitationsklinik in Brandenburg. Die Bedenken kommen immer wieder und die Sorge auch von den Patienten, da ich bin gar nicht musikalisch genug. Aber es ist halt in der Tat so, dass wir mit der Grundmusikalität, die jeder Mensch von Haus aus mitbringt, der ursprünglichen Freude an Musik, dass die ausreicht als Anknüpfungspunkt für eine musikalische Therapie. Und oft ist es eben so, dass Leute dann auch das Musikspielen und Improvisieren völlig neu entdecken und sehen, dass das eben etwas ganz Spielerisches sein kann, ohne auch vorher Noten lesen zu können oder ein Instrument gelernt zu haben. Beispiel 1. Eine Brücke zum anderen. Musiktherapie mit autistischen Kindern. Die kleine Marie steht dicht neben der Trommel. Sie hält den Kopf leicht geneigt, schaut nach unten. Nach einer kleinen Ewigkeit greift sie mit der rechten Hand um ihren linken Arm und fängt an zu schaukeln. Ganz wenig und nicht im Takt. Ich orientiere mich an der Ausstrahlung des Kindes, an dem, was ich sehe und was ich empfinde. Und dieses klingt dann je nachdem, ob das Kind herumläuft im Raum, ob es in einer Ecke sitzt und inaktiv fast schläft scheinbar, oder ob es in einer Hängematte schaukelt. Der Rhythmus des Menschen, sein Atem, seine körperliche Ausstrahlung gibt mir den Rhythmus meiner Musik. Und die Stimmung, die dieses Kind für mich ausstrahlt, gibt die Klangfarbe des Instrumentes, das ich wähle, und ob ich dazu singe und ob ich das auch noch beschreibe, was ich hier empfinde. Die in Österreich geborene Karin Schumacher lehrt nicht nur das Fach Musiktherapie, sondern sie arbeitet auch selbst noch als Therapeutin, meistens mit autistischen Kindern. Bei ihnen ist die Kontaktfähigkeit grundlegend gestört. Sie vermeiden es, andere anzuschauen, reagieren oft auch nicht auf Ansprache und körperliche Berührungen können sie meist überhaupt nicht ertragen. Musik kann hier eine Brücke sein, aber sie zu bauen, erfordert große Anstrengung. Ich habe zurzeit ein Kind zum Beispiel, mit dem ich also Fußball spiele in der Therapiestunde, weil er also ein Sportfan ist, ein vollkommen unruhiges Kind mit grobem Aggressionspotenzial. Und nur während des Fußballspielens kann ich mit ihm zu sprechen beginnen und dann von der Sprache in den Sprechvers kommen und vom Sprechvers in den Gesang. Interessant ist bei so einem Kind, dass in dem Moment, wo ich mit ihm versuche zusammen zu singen, er dann wiederum stoppt und sagt, das ist mein Ton. Das ist mein Lied. Dann singt er aber jedoch weiter. Aber ich darf noch nicht mitsingen. Das also zu berücksichtigen, wie kann man ertragen lernen, dass gemeinsames Singen Beziehung schafft, das ist ein langer Weg bei so einem Kind. Kann 1-2 Jahre dauern, bis sowas wirklich zur psychischen Entwicklung geführt hat. Die Arbeit von Karin Schumacher mit autistischen Kindern knüpft unter anderem an die Erkenntnisse des amerikanischen Entwicklungspsychologen und Neurologen Daniel Stern an. Der Säuglingsforscher hat in vielen Experimenten nachgewiesen, dass die Beziehungsfähigkeit ganz früh über Klänge und Rhythmen trainiert wird, dass der Umgang zwischen Mutter und Kind gewissermaßen ein musikalischer ist. Wenn Sie eine Mutter beobachten, die ihr weinendes Baby beruhigen will, und das Baby macht dann werden Sie feststellen, dass die Mutter ganz ähnliche Laute macht wie das Baby, aber sie wird vermutlich hehehehe machen, etwas schneller als das Baby. Und wenn sie dann Kontakt zu ihm hat, mit ihm zusammen klingt, dann wird sie es langsam herunterholen. Hehehehe, komm, komm, komm. So funktioniert Beruhigung. Und die Mutter tut das ganz automatisch. Karin Schumacher versucht zuerst meist nur musikalisch Kontakt aufzunehmen zu einem ihrer autistischen Patienten. Durch Summen, Pfeifen oder mit einfachen Klanginstrumenten mit Rasseln oder Trommeln. Danach, oder bei anderen verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen ersetzen oft Lieder das psychotherapeutische Gespräch. Ein gesprochenes Wort ist sehr viel brutaler, sage ich mal, oder sehr viel realistischer. Du bist traurig oder du schaust so aus, als wenn ich ein Lied, das Traurige, singe. Und das kann ich jetzt singen, indem ich erstmal nur die Stimmung des Traurigseins vermittle. Ich kann ein Lied singen, das traurig ist, oder ich kann es besingen, was hier traurig ist. Und all diese Methoden, also wenn das Singen ertragen wird natürlich, führen dann aber weniger zur Abwehr wie das gesprochene Wort. Es ist eine wirklich andere Art, sich auszutauschen, die es erlaubt, gleichzeitig wieder direkter mit dem Patienten zu kommunizieren. Musik hilft Menschen, die keine Worte haben für ihre Gefühle. Sie öffnet, berührt, verbindet. Aber manchmal, erzählt Karin Schumacher, ist sie auch genau das Gegenteil. Eine Mauer aus Klängen, die die Seele schützen soll. Ein Kind in unserer Einrichtung hat Tag und Nacht gesungen. Die wurde natürlich auch zu mir geschickt, weil sie singt ja so schön und so viel. Erstens hat sie nicht sehr schön gesungen, sie plärrte eher und hat immer die Kontakte, die man ihr anbot, weggesungen. Das heißt, sie verwendete Musik, um die Realität zu vermeiden. Und das können sie mit Musik wunderbar machen. Wenn sie Tag und Nacht singen würden, könnten sie sich natürlich von allen realen Problemen versuchen, fernzuhalten. Und das könnte sehr unangenehm werden für ihre Umgebung. Also Musik muss ja generell auch dosiert betrachtet werden und soll die Kognition entlasten, aber sie nicht aufheben. Und man sollte auch dort zu sprechen beginnen mit dem Patienten, wo das Sprachliche möglich ist. Beispiel 2. Bewegende Klänge. Funktionale neurologische Musiktherapie. Gehen Sie jetzt zügig. Achten Sie auf große Schritte. Lassen Sie die Arme gut mitschwingen. Beim Gangtraining mit Musik, RAS nennen wir das, rhythmisch-akustische Stimulation, nutzen wir Musik und Rhythmen dazu, das Gangbild zu verbessern. Stefan Meinka bei einer musiktherapeutischen Übung für Parkinson-Patienten. Viele leiden sehr darunter, dass ihr Körper unwillkürlich zuckt und zittert, dass sie plötzlich nur noch ganz kleine Trippelschritte gehen können oder in einer Bewegung wie eingefroren innehalten müssen. Das Problem nach neurologischer Schädigung ist halt, dass die ganze Steuerung der Willkürmotorik nicht funktioniert. Das ganze körperliche Gleichgewicht ist außer Funktion. Und der Rhythmus, wenn er dann eingreift, wie von Zauberhand, wird dieses ganze Gebilde wieder ein bisschen angeregt und in Gleichklang gebracht, kann man fast sagen. Und man sieht das eben spontan. Ich habe gestern erst zum ersten Mal mit einem Parkinson-Patienten, einem vergleichsweise jüngeren Parkinson-Patienten, 50 Jahre, das Gangtraining mit Musik probiert. Und das ist jemand, der nicht sehr stark betroffen ist bislang, aber sehr darunter leidet, dass sein Arm zittert und dass er den beim Gehen kaum mitbewegen kann. Und er probierte das aus mit der Trainingsmusik, kam direkt danach mit strahlenden Augen zu mir und sagte, da haben Sie sich aber was Tolles ausgedacht. Jetzt schwingt mein Arm wieder mehr mit. Auch Unfallopfer oder Schlaganfallpatienten lernen mit rhythmisch-akustischem Bewegungstraining wieder besser laufen oder greifen. Die Musik spielt Stefan Meinka live zu den einzelnen Übungen oder bereitet sie auf für spezielle Anforderungen. Aber die Methode hat er sich nicht selbst ausgedacht. Die funktionale oder neurologische Musiktherapie wurde zuerst durch den ehemaligen Geiger und gebürtigen Deutschen Michael Taut entwickelt und erforscht an der Colorado State University in den USA. Seither konnten neurowissenschaftliche Untersuchungen überall auf der Welt zeigen, dass Musik nicht nur die kranke Seele, sondern direkt das Gehirn und ganz elementare Körperfunktionen beeinflusst. Inzwischen wird diese Art der Musiktherapie auch in Deutschland systematisch erforscht und hat in vielen Kliniken Einzug gehalten. In den Rehabilitations- und Parkinson-Kliniken in Beelitz-Heilstätten in Brandenburg zum Beispiel, wo Stefan Meinka arbeitet. Auch beim Sprech- und Sprachtraining in der neurologischen Reha kann Musik helfen. Das verwaschene Sprechen von Menschen mit Parkinson oder nach einem Schlaganfall wird klarer, wenn die Patienten laut zum Takt eines Metronoms lesen. Und wer zum Beispiel seine Sprache ganz verloren hat, etwa durch ein Schädel-Hirntrauma, findet mit der Musik manchmal eine andere Ausdrucksmöglichkeit. Wir haben aber auch Patienten mit dieser Sprachstörung, Aphasie, wo das Sprechen nicht so gravierend gestört ist. Die haben also noch Sprache im Kopf und wissen vielleicht, wie es funktioniert, können aber überhaupt nichts mehr sagen, sich nicht ausdrücken, was extrem quälend ist für diese Patienten. Und hier hatte ich neulich auch wieder eine Patientin, die kaum einzelne Wörter artikulieren konnte, und mit Hilfe der Musik, mit Hilfe von vertrauten Liedern, war es möglich, ihr dann ganze Sätze zu entlocken. Das hat damit zu tun, dass Lieder, diese Sprache mit Musik, in einem anderen Bereich des Gehirns abgespeichert worden sind. Durch ein gezieltes Singtraining können dank der Hirnplastizität neue Verbindungen geknüpft, neue oder andere Areale anstelle der zerstörten aktiviert werden. Auf diese Weise stimulieren musikalisch-rhythmische Reize auch sensomotorische, für Bewegung verantwortliche Bereiche im Gehirn wieder. Wir haben auch Patienten, die aufgrund der Hirnschädigung eine Raumseite gar nicht mehr wahrnehmen. Das nennen wir Neglect. Das sind die Leute, über die Oliver Sacks auch einst geschrieben hat, die nur den halben Teller aufessen oder nur das halbe Gesicht rasieren, im Extremfall. Für die Patienten gibt es also keine linke Seite mehr. Und man kann diesen Patienten helfen, mit Musik sich dieser Seite wieder zuzuwenden, zum Beispiel indem man eben beim Instrumentalspiel Stück für Stück immer ein bisschen die Trommel mehr auf diese Neglect-Seite, auf die eigentlich nicht vorhandene Körperseite oder Raumseite rückt. Die funktionale Musiktherapie bringt tatsächlich Erstaunliches zustande. Trotzdem, betont Stefan Meinker, ist das kein Abschied von der psychotherapeutischen Arbeit. Die emotionale Bedeutung von Musik wird auch in der neurologischen Rehabilitation nicht außer Acht gelassen. Neben den trainingsorientierten Verbesserungen der Körperfunktion geht es eben auch um Verarbeitung dieser belastenden, oft traumatisch plötzlich eingetretenen Krankheits- und Behinderungssituationen, das Trauern über den Verlust der Fähigkeiten. Und hier, wie ja auch bei der Musiktherapie in der Psychiatrie oder in der Psychosomatik, können wir uns eben mit Hilfe der Musik dem auch wieder indirekt, nonverbal nähern, was es oft den Patienten leichter macht, in diesen Krankheitsverarbeitungsprozess auch einzusteigen. Beispiel 3. Die Schatztruhe im Gehirn. Musiktherapie bei Demenzkranken. Wenn Dorothea Mothesius zu ihren Patienten geht, wird's manchmal lauter, lustig oder frivol. Dann erklingen Volks- oder Wanderlieder, alte Schlager oder Gassenhauer. Die freiberufliche Musiktherapeutin arbeitet vor allem mit Alzheimer-Patienten. In der Regel treffe ich die Gruppen dort an, wo sie schon sind, also in Pflegeheimen oder Wohngemeinschaften, und setze mich zu ihnen, in der Regel mit einer Gitarre in der Hand, als Symbol sozusagen für gemeinschaftliches Singen, so aus der Jugend. An der werde ich auch erkannt, also ich werde als Person nicht mehr erkannt, sondern sie sehen meine Gitarre und sagen, aha, jetzt ist Musik. Und ich nehme mir nicht vor, wir singen jetzt mal dies und jenes, sondern ich versuche dann herauszuhören, in welcher Stimmung sich die Gruppe befindet oder die einzelnen Mitglieder der Gruppe. Und das höre ich an den Liedern, die ihnen einfallen, oder an ihren Stimmen, wie sie singen, ob laut oder leise oder zaghaft oder so. Und versuche dann in der Situation selbst nachzuspüren, sozusagen, welche Lieder ich ihnen anbieten kann oder was ankommt. Es gibt viele erstaunliche Musikgeschichten von Demenzkranken. Der amerikanische Neurologe Oliver Sacks erzählt zum Beispiel von einem Freund, einem Konzertpianisten, der schon früh an Alzheimer erkrankte, schließlich nicht einmal mehr seinen Namen kannte, aber bis zuletzt Chopin vom Blatt spielen konnte. Viele Patienten können mehrstrophige Lieder singen, obwohl sie ansonsten keinen einzigen zusammenhängenden Satz mehr sprechen. Musik ist eben stark mit Emotionen verknüpft, die wiederum im limbischen System sitzen, dort, wo auch das Langzeitgedächtnis im Gehirn verwaltet wird. Erinnerungen in Verbindung mit Musik prägen sich besonders tief ein. Außerdem haben Untersuchungen an verstorbenen Alzheimer-Patienten gezeigt, die Hörrinde und die Bewegungszentren widerstehen am längsten den Verwüstungen im Gehirn bei einer Demenz. Die Musik stirbt zuletzt. Das ist auch Dorothea Mothesius während ihrer Doktorarbeit klar geworden. Sie hat über Musikerfahrungen im Lebenslauf alter Menschen geforscht und dabei festgestellt, wie sehr Lieder Erinnerungen wachhalten. So stark, dass mir einige ihre Geschichten anhand von Liedern erzählt haben. Ach, das Lied, weiß nicht, ich tanze mit dir in den Himmel hinein, die erste Liebe ist klar. Oder zum Beispiel Erinnerungen an die Mutter, was die immer gesungen haben. Aber auch die Väter, die eine erzählte, Vater kommt morgens immer und hat uns geweckt mit Veronika, der Lenz ist da, alle aufstehen und so, sagte. Also ein Lied im Zusammenhang mit dem, was mit diesem Lied passiert. Die meisten heute alten Menschen sind mit Volksliedern und populären Schlagern groß geworden. Trotzdem muss die Musik in der Therapie genau zu dem Patienten passen. Wenn man an Alzheimer erkrankt, dann bezieht man sich in der Regel auf sehr frühe Lebenszeiten. Das Altgedächtnis funktioniert ja noch gut. Wenn ich einen 80-jährigen Patienten vor mir habe, dann lebt der etwa in der Zeit ja, von vor 70 Jahren. Und dann kann ich ungefähr mir ausrechnen, was sie so gekannt haben müssen. Ich habe zum Beispiel alte Schulliederbücher. Und es gibt aber auch noch andere Kriterien, also zum Beispiel das Milieu, wo jemand kommt. Die Lehrer haben andere Sachen gesungen als die Bauern und so, ist ja klar. Und aus den Regionen. Das Klischee, Musik sei völkerverbindend, eine universelle Sprache, gilt hier ganz und gar nicht. Gerade Menschen, die ihre Orientierung verloren haben, brauchen Bekanntes, Vertrautes, um sich daran festhalten zu können. Dorothea Mothesius weiß auch, dass Musiktherapie nicht jedem Alzheimer-Patienten gut tut. Gerade in der Anfangsphase dieser Krankheit, in der die Menschen den Kontrollverlust durch die Demenz noch selbst spüren, lehnen viele Musik ab. Denn die zielt ja gerade ab auf das Gefühl, aufs Loslassen. Erst in der zweiten Krankheitsphase, wenn die Verwirrung weiter fortgeschritten ist, hilft Musiktherapie besonders gut. Das ist für die Musiktherapeuten die interessanteste Phase, weil dann ganz ohne Zensur die Musik genossen werden kann und die Stimmen meistens frei werden. Also sozusagen die ganze Lust an Musik ohne Kontrolle durchkommen kann. Da ist es dann am schönsten auch zu sehen, wie viel Genuss der Mensch mit Demenz daran hat, sich da hineinzubegeben. Und dann verlieren sich schon auch solche Fähigkeiten, dass eben ein Mensch mit Demenz ganz viele Lieder kann, ganz viele Texte noch kann und so. Das kondensiert sich sozusagen in sehr einfachen Strukturen und meistens sind das dann Kinderlieder. Und auch das verliert sich dann, wenn jemand wirklich in die Endphasen kommt und einfach an Vitalität verliert, zum Teil nicht mehr genug Kraft hat, überhaupt ins Singen zu kommen. Und dann habe ich das Gefühl, dass wir als Therapeuten einfach zur Begleitung da sind und ja, so eine Art Mutterrolle übernehmen, die für ihr Kind singt und summt und Atmosphäre schafft. Musik tut Menschen gut. Das erleben Musiktherapeuten und ihre Patienten vor allem tagtäglich, überall auf der Welt. Ihre Wirkung bei der Behandlung vieler Krankheiten lässt sich inzwischen auch wissenschaftlich nachweisen. Erkenntnisse aus der Hirnforschung haben viel dazu beigetragen. In der Medizin aber ist die Musiktherapie noch immer nicht sehr hoch angesehen, weiß Stefan Meinka aus seiner Arbeit in der Reha-Klinik in Beelitz-Heilstätten. Wenn man eben wirklich sieht, wie viele Anwendungsmöglichkeiten und wie viele auch Forschungsdaten dazu schon existieren, das ist bei anderen Therapien, die seit Jahren etabliert sind, längst nicht in dem Maße gegeben. Trotzdem ist es halt so, dass wenn man auch mit Ärzten hier über Musiktherapie ins Gespräch kommt, jeder hat halt eine Einstellung dazu. Es ist nicht was komplett Neues, wie vielleicht irgendeine neue gerätegestützte Therapie. Bei Musik denkt jeder, ach, das kenne ich ja schon. Und diese Fülle an Möglichkeiten, die es dann dahinter wirklich gibt, die hören sich die meisten gar nicht mehr an, weil sie vorher schon meinen, ein Urteil zu haben, was auch zutreffend und ausreichend ist. Ein Grund dafür mag sein, dass heilende Klänge heute auch reichlich und teuer und oft unseriös vermarktet werden. In Kursen oder Tonmaterial mit so klingenden Namen wie Sound Healing, Heilklänge der Schamanen und ähnliches. Dabei ist noch gar nicht klar, welche Musik wie wirkt. Mozart oder Rock? Die exotischen Klänge fremder Völker oder vertraute Volkslieder? Schlager, Beatles oder Jazz? Alles, was dem Patienten gefällt? Was er kennt oder das gerade nicht? Und ist es wirklich die Musik, die heilende Wirkung hat? Oder der Mensch, der sie spielt oder mit dem man sie erlebt? Die Professorin Karin Schumacher vom Institut für Musiktherapie an der Universität der Künste in Berlin. Musik wirkt individuell. Das ist auch ein Kreuz, dass es so spezifisch angeguckt werden muss, dass wir keine Verallgemeinerungen aussprechen können, dass ein Stück von Mozart so oder so wirkt. Das heißt, es gibt nicht die Musik, sondern Musik entsteht in mir. Und ob sie in mir entsteht, entscheide ich. Sie können sagen, ich habe die Erfahrung, bei mir wirkt es so und deshalb die Hypothese, dass es auch bei Ihnen so wirkt. Und mit diesen Hypothesen arbeiten wir natürlich. Wir müssen unsere Wahrnehmung schärfen und aus dieser Beobachtung und aus diesem Empfinden, was haben wir ausgelöst durch unser Tun, können wir wieder Rückschlüsse ziehen. Für Karin Schumacher ist Musik trotz aller Erfolge auch nicht so sehr ein weiteres medizinisches Heilmittel, sondern im eigentlichen Wortsinn ein Therapeutikum. Therapie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie begleiten, Gefährte sein. Dienen. Ich persönlich habe mit dem Wort heilend immer ein Problem, weil es so danach klingt, als könne man etwas für immer gut machen. Aber ich kann zum Beispiel das Krankheitsbild Autismus nicht heilen. Ja? Ich kann aber so einen Menschen aus der Isolation führen. Ich finde, das Wort heilend nimmt ja auch die Medizin viel zu oft im Mund. Wir sollten lieber hineinschauen in die Behinderung, in die Krankheit und sagen, was ist hier der nächste Schritt, der zu einer wirklich großartigen Linderung führt des Zustandes und den schätzen. Wie kann Musik helfen? Musik und Therapie. Das war die Folge 14 des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autorin der Sendung Andrea Westhoff. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Dort finden Sie auch einen Hinweis zum Online-Angebot funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen, mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Ab Mai 2012 wird dann der Ergebnisband mit den Manuskripten des Funkkollegs ebenfalls im Schott Verlag zur Verfügung stehen. Titel Sinfonie des Lebens, Band 2. Nähere Hinweise bei funkkolleg.de. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon des Hessischen Rundfunks in Frankfurt 069 15 55 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.